Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 14. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wir befinden uns inmitten des vierten Kapitels des ersten Buches, La Rinascita. Zu Gast sind diesmal Pauline Hassan-Suchy und Klaus Nüchtern. Geburt der Revolverpresse. Die Feder beginnt überhaupt bereits eine dominierende Macht zu werden. Und es entwickeln sich die ersten energischen Anfänge der Presse und ihrer vollendetsten und konsequentesten Existenzform, der Revolverpresse. Hierfür ist zunächst überhaupt die ganze soziale Erscheinung der Humanisten maßgebend, die bei allen ihren Verdiensten um die Hebung der allgemeinen Bildung und des Spezialinteresses für die Offenbarungen der antiken Kultur doch zweifellos eine moralische Pest waren. Indem sie durch ihr Vorbild und ihre Maximen lehrten, dass uneinschüchterbare Frechheit, absolute Gesinnungslosigkeit, maßlose Selbstberäucherung, dialektische Gedankenjongliererei und hemmungslose Unbedenklichkeit in der Wahl der polemischen Mittel die Hauptvehikel zum Ruhm und Erfolg seien. Sie haben mit einer Selbstverständlichkeit und Unverblümtheit, die sich selbst heute nur bei Winkelblättern findet, aus ihrer Meinung ein Geschäft gemacht. Und sämtliche Praktiken, deren sich die heutige Presse bedient, sind von ihnen bereits mit vollendeter Virtuosität gehandhabt worden. Die Verdrehung der Tatbestände und die Verdächtigung der Motive. Der Griff ins Privatleben, die scheinbare Objektivität, die den Tadel umso glaubwürdiger macht, die versteckte Attacke, die die Gefährlichkeit der Offenen nur erst ahnen lässt und dergleichen mehr. Ebenso haben sie sich bereits untereinander aufs Erbittertste bekämpft. Ihre Macht beruhte, ganz ähnlich wie bei der heutigen Journalistik, nicht bloß auf ihrem Witz, ihrer Schreibfertigkeit und ihrer Fähigkeit, schwer eingängige Themen in eine populäre und gefällige Form zu bringen, sondern auch auf ihrer Herrschaft über ein Material, das nur ihnen vollkommen zugänglich war. Nur ist es heute das sogenannte Nachrichtenmaterial, dessen Verbreitung ein Privileg der Zeitungen bildet, während es sich damals um die Vermittlung des wiederentdeckten antiken Bildungsstoffes handelte. Insofern standen sie höher als die modernen Journalisten, denn sie waren nicht nur fast alle außerordentlich unterrichtet, sondern auch von einem begeisterten Eifer, ja Furor für das Altertum erfüllt. Und so wird man ihrem geistigen Streben bei aller ihrer sittlichen Verkommenheit eine gewisse Idealität nicht absprechen können. Natürlich waren viele von ihnen auch moralisch gänzlich einwandfreie Persönlichkeiten. Und andere wiederum haben eine solche Energie und Ingeniosität entwickelt, dass auch die Nachwelt ihnen als wahren Giganten ihres Gewerbes die Bewunderung nicht zu versagen vermochte. Namentlich zwei von ihnen sind ebenso unsterblich geworden wie Raphael oder Machiavelli, nämlich der bereits mehrfach erwähnte Vasari und Pietro Aretino. Vasari übte eine Geschmacksdiktatur von einer so unwidersprochenen Geltung, wie sie später nie wieder einem Rezensenten beschert worden ist. Er war selber ein ausübender Künstler und zwar ein ziemlich mäßiger. Und bietet damit das seither so oft wiederholte Schauspiel der Geburt der Kritik aus der schöpferischen Impotenz. Außerdem verband er, worin er ebenfalls viele Nachfolger gefunden hat, mit seiner Tätigkeit das Geschäft des Kunstagenten. Selbst ein so intransigenter Charakter wie Michelangelo wusste, was er einem Vasari schuldig sei. Und antwortete ihm auf die Übersendung seines Werks mit einem überaus schmeichelhaften Sonett, obgleich er von dem Inhalt und zumal von den Nachrichten und Urteilen, die sich mit ihm selbst beschäftigten, nichts weniger als erbaut war. Alle aber, die es wagten, Vasaris kritischen Offenbarungen zu opponieren oder ihn als Künstler nicht neben die Größten der Zeit zu stellen, wurden von ihm mit der äußersten Rachsucht und Ungerechtigkeit verfolgt. Wobei es ihm auf Fälschungen nicht ankam. Zahlreiche Künstler hat er auf diese Weise buchstäblich unmöglich gemacht. Der göttliche Aretino. Noch gefürchteter aber war der göttliche Aretino, der Vater der modernen Publizistik, von dem das Volk nicht mit Unrecht behauptete, er besitze den bösen Blick. Er bezog von den beiden großen Gegnern Karl V. und Franz I. gleichzeitig Pensionen und erhielt auch von anderen Potentaten, den Königen von England, Ungarn, Portugal und von vielen kleineren Fürsten reiche Geschenke. Selbst der Sultan schickte ihm eine schöne Sklavin. Er war aber auch ein vollendeter Techniker der geistreichen Erpressung. Wir wollen als Beispiel wiederum nur seinen Verkehr mit Michelangelo anführen. Er schrieb diesem zunächst einige Briefe, in denen er den Ausdruck seiner Verehrung für Michelangelos Kunst sehr geschickt mit dem Hinweis auf seine eigene Machtstellung zu verbinden wusste. Mir, beginnt er, der in Lob und Tadel so viel vermag, dass fast alle Anerkennung und Geringschätzung durch meine Hand verliehen wird, dessen Name jedem Fürsten Achtung einflößt, bleibt gleichwohl dir gegenüber nichts als die Ehrfurcht. Denn Könige gibt es genug in der Welt, aber nur einen Michelangelo. Infolgedessen bitte er ihn um irgendein Stück Handzeichnung. Michelangelo erfüllte diese Bitte. Die Gabe scheint aber nicht nach den Wünschen des Aretinas ausgefallen zu sein. Denn nach einigen weiteren Mahnungen, die unbeantwortet blieben, schickte er Michelangelo ein vollendetes Muster und Prachtstück eines Erpresserbriefes, in dem es unter anderem heißt: Mein Herr, nachdem ich nun die ganze Komposition eures jüngsten Gerichtes gesehen habe, erkenne ich darin, was die Schönheit der Komposition anlangt, die berühmte Grazie Raphaels wieder. Als ein Christ aber, der die heilige Taufe empfangen hat, schäme ich mich der zügellosen Freiheit, mit der euer Geist die Darstellung dessen gewagt hat, was den Inhalt unserer höchsten religiösen Gefühle bildet. Dieser Michelangelo also, so gewaltig durch seinen Ruhm, hat den Leuten zeigen wollen, dass ihm in ebenso hohem Grade Frömmigkeit und Glauben abgehen, als ihm in seiner Kunst Vollendung eigen ist. Ist es möglich, dass ihr, der euch im Gefühl eurer Göttlichkeit zum Verkehr mit gewöhnlichen Menschen gar nicht herablasst, dergleichen in den höchsten Tempel Gottes gebracht habt? In ein üppiges Badezimmer, nicht in den Chor der höchsten Kapelle durfte dergleichen gemalt werden. Aber freilich, wenn die Haufen Goldes, die Papst Giulio euch hinterlassen hat, damit sein irdisches Teil in einem Sarkophag von eurer Hand ruhen könne, euch nicht zur Einhaltung eurer Verpflichtungen vermögen konnten, worauf konnte da ein Mann wie ich sich Rechnung machen? Aber Gott wollte offenbar, dass ein solcher Papst nur durch sich sei, was er ist, und nicht erst durch ein mächtiges Bauwerk etwas zu werden scheine. Trotzdem aber habt ihr nicht getan, was ihr solltet. Und das nennt man Stehlen. Und er schließt das Schreiben, in dem Denunziation wegen Irreligiosigkeit, Vorwurf des Diebstahls und geheuchelte Trauer über ein irregeleitetes Genie mit vollendeter Kunst der Giftmischerei ineinander gemengt sind, mit dem triumphierenden Wortspiel: Ich hoffe, euch nunmehr den Beweis geliefert zu haben, dass, wenn ihr die Vino seid, ich auch nicht dell'Acqua bin. Und dieser Brief, für dessen Verbreitung natürlich Aretino sorgte, hat Michelangelo in der Tat unendlich geschadet. Es liegt aber in der Paradoxie des Renaissance-Charakters, dass Aretino, abgesehen von den Infamien, zu denen er sozusagen beruflich verpflichtet war, einer der liebenswürdigsten, hilfreichsten und freigebigsten Menschen gewesen ist, ein rührender Kinder- und Tierfreund, ein unermüdlicher Wohltäter und Gastgeber, dessen Haus für jedermann offen stand, der Kranke unterstützte, Gefangene befreite, jeden Bettler beschenkte, alles erpresste Geld mit vollen Händen an andere austeilte und jedem Bedürftigen seinen Rat und seinen Einfluss lieh. ein Sekretär der Menschheit, wie er sich selbst, Il Banchiere della Misericordia, wie einer seiner Freunde ihn genannt hat. Auch hat es seine Niederträchtigkeiten nicht an einer gewissen Großzügigkeit und vornehmen Linie gefehlt. Man braucht nur das Bild anzusehen, das sein Freund Tizian von ihm gemalt hat. Etwas Imperatorisches, das auf wirkliche Geistesmacht hinweist, geht von dieser Gestalt aus. La Grande Putana. Etwas von diesem persönlichen Machtgefühl ging damals durch alle Menschen. Wie ein Motto stehen über der Renaissance die Worte, die Francesco Sforza sprach, als die Mailänder ihm einen Triumphbogen erbaut hatten. Das sind abergläubische Einrichtungen der Könige. Ich aber bin das Sforza. Auch die Frau erwacht zum vollen Eigenleben. Sie ist dem Manne vollständig gleichgestellt, nicht bloß sozial, sondern auch an Bildung. Und wie das fast immer in Zeiten der Emanzipation zu geschehen pflegt, die gänzlich Befreite, die Grande Cocotte, la Grande Putana, gelangt zu dominierender Bedeutung. Sie beherrscht zeitweilig das ganze Gesellschaftsleben. Eine von ihnen, die sich bezeichnenderweise Imperia nannte, einen königlichen Haushalt führte, Lateinisch und Griechisch las und von Raphael als Sappho porträtiert wurde, ist nach ihrem frühen Tode zu einer fast legendären Figur geworden. Und ein Dichter sang von ihr: Zwei Götter haben Rom Großes geschenkt. Mars, das Imperium, Venus, die Imperia. L'uomo universale. Der allseitige, geistige Auftrieb kam natürlich auch den Universitäten zugute, zu denen sich alle Welt drängte. Besonders die Juristen von Bologna und Padua und die Mediziner von Salerno waren in ganz Europa berühmt. Und es wurde Mode, in Italien zu studieren, wie vorher in Paris und nachher in Deutschland, dessen junge Hochschulen damals noch weit zurückstanden. Aber nicht darauf beruhte der Hauptruhm Italiens, sondern was dem Geistesleben des Landes seinen besonderen Reichtum und Glanz verlieh, war gerade der Mangel jeglichen Spezialistentums, war die Tatsache, dass jeder führende Mensch eine ganze Universität in sich verkörperte und noch viel mehr als das. Denn die Menschheit war zwar schon reif genug zur Meisterschaft in allen Dingen, aber noch nicht alt genug zu dem ernüchternden und lähmenden Glauben, dass das Leben nur für die Meisterschaft in einem Dinge hinreiche. Im Gegenteil, das Ideal der Renaissance ist der Uomo Universale. Die hervorragenden Humanisten waren Philologen und Historiker, Theologen und Rechtslehrer, Astronomen und Ärzte in einer Person. Nicht nur fast alle großen Künstler, auch zahlreiche kleinere waren gleichzeitig Maler, Bildhauer und Architekten und daneben auch noch oft hochbegabte Dichter und Musiker, scharfsinnige Gelehrte und Diplomaten. Das menschliche Talent war damals eben noch nicht künstlich in besondere Kanäle gepresst, sondern ergoss sich als freier Strom befruchtend über alle Gebiete. Wir hingegen kommen heutzutage mit Gehirnen zur Welt, die gleichsam schon gefächert sind. Wir vermögen uns nicht vorzustellen, dass ein Mensch mehr als eine einzige Sache kann. Wir kleben jedem ein bestimmtes Etikett auf und sind erstaunt, misstrauisch, beleidigt, wenn er sich nicht an dieses Etikett hält. Dies kommt daher, dass in unserer Kultur der Gelehrte, und zwar der Dutzend Gelehrte, so vollständig dominiert, dass wir von ihm unwillkürlich den Rückschluss auf alle anderen geistigen Betätigungen gemacht haben. Dieser Dutzendgelehrte versteht in der Tat immer nur eine einzige Sache. Während er auf sämtlichen anderen Gebieten die Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit eines Kindes oder eines Analphabeten besitzt. Das Wesen des wahren Künstlers besteht aber gerade darin, dass er alles versteht, allen Eindrücken geöffnet ist, zu allen Daseinsformen Zugänge hat, dass er eine enzyklopädische Seele besitzt. Wir bemerken daher in Zeiten künstlerischer Kultur bei sämtlichen begabten Menschen die größte Vielseitigkeit. Sie beschäftigten sich mit allem und konnten auch alles. In Griechenland war ein Mensch, der für hervorragend gelten wollte, genötigt, in nahezu allem hervorzustechen. Als Musiker und Rhetor ebenso gut wie als Feldherr und Ringkämpfer. Der Spezialist wurde von den Hellenern geradezu verachtet. Er galt als Banause. Und vollends in der Renaissance war Begabung, Virtus, einfach dasselbe wie Vielseitigkeit. Ein begabter Mensch war damals ein Mensch, der so ziemlich alle Gebiete beherrschte, auf denen sich Begabung zeigen lässt. Nur in entarteten Kulturen taucht der Spezialist auf. Das Renaissance-Publikum. Und dazu kam nun noch, dass diese Künstler ein unvergleichliches Publikum vorfanden, wie es nachher nie wieder und vorher nur ein einziges Mal in Athen bestanden hat. Es lag um die damalige Menschheit eine undefinierbare Aura von Genialität, eine eigentümlich geladene und gespannte Atmosphäre, die jeden produktiven Menschen zu den höchsten Kraftleistungen aufstacheln musste. Für uns sind die künstlerischen Genüsse, Theater, Bildergalerie, Roman, Konzert, eine angenehme Zugabe zum Leben. Eine Sache, an der wir uns erholen, zerstreuen, vielleicht auch erheben, aber schließlich doch nur ein kostbarer Luxus und Überfluss. Ein Stück Komfort wie Sekt oder Importen. Wir könnten uns das Leben auch ohne das denken. Aber in Athen oder Florenz war die Kunst eine Lebensfunktion des Menschen, die für seine Vitalität ebenso notwendig war wie das Fliegen für den Vogel. Die italienischen Karnevalsaufzüge, Spiele und Feste waren nicht wie bei uns eine rohe Volksbelustigung oder ein Aperitif für die überfeinerte Gesellschaft, sondern eine Lebensangelegenheit, die für jeden wichtig war, bei der jeder aktiv dabei sein wollte, wie heute in Amerika bei einem Meeting. Die Rede, dass der Künstler einsam und menschenfern schaffe, nur aus sich, nur für sich, einzig von seinem inneren Genius geleitet, unbekümmert um äußeren Erfolg und Widerhall, ist eine der vielen kuranten Unwahrheiten, die jedermann glaubt, weil niemand widerspricht. Der Künstler schafft nicht aus sich. Er schafft, wir betonten es schon, aus seiner Zeit. Das ganze Gewebe ihrer Sitten, Meinungen, Liebhabereien, Wahrheiten und nicht zuletzt ihrer Irrtümer ist sein Nährmaterial. Er hat kein anderes. Der Künstler schafft nicht für sich. Er schafft für seine Zeit. Ihr Verständnis, ihre lebendige Reaktion ist seine Kraftquelle. Erst durch ihr Echo vergewissert er sich, dass er gesprochen hat. Künstler, die das Unglück haben, posthum geboren zu werden, wie Nietzsche sagt, das heißt, mit ihren Organen einer höheren Luft oder einem reicheren Boden angepasst zu sein, haben immer etwas Verpflanztes, Unsymmetrisches, Entwicklungsgehemmtes. Und Nietzsche selbst, der in seiner Zeit steht wie ein exotisches Luxusgewächs, ist das beste Beispiel dafür. Es kann die Schuld des Bodens sein, der nicht genügend Säfte hergibt, und das ist der Fall, wenn die Zeit zu arm, zu leer, zu seelenlos ist. Und es kann an Sonne und Ozon fehlen, an Luftigkeit und Helle. Und das tritt ein, wenn die Zeit rückständig ist und gleichsam nicht auf ihrer eigenen Höhe. Wir dürfen annehmen, dass die Fähigkeiten des Menschengeschlechts sich immer auf einem gewissen gleichmäßigen Durchschnitt halten. Dass sie vielleicht im Ganzen langsam fortschreiten, aber jedenfalls innerhalb dieser Evolution sich relativ so ziemlich gleich bleiben. Es ist nicht gut vorstellbar, dass plötzlich einige Jahrzehnte lang die Genies aus der Erde schießen und dann Generationen hindurch die Erde wieder ganz mager bleibt. Aber wohl können wir uns denken, dass die Bodenbedingungen einmal besonders günstig sind und ein andermal elend. Dass einmal, und das ist leider die Mehrzahl der Fälle, Hunderte von Samen nicht aufgehen oder nicht recht vorwärts kommen, und dass bisweilen alles, was überhaupt lebensfähig ist, bis zu den äußersten Grenzen seines Wachstums gelangt. Ein bestimmter Pflanzenkeim wird in der gemäßigten Zone ein gerades, gesundes, korrektes Gewächs ergeben, nicht mehr und nicht weniger. Gelangt er in einen Erdstrich, der entweder zu trocken oder zu rau ist, so wird man entweder ein erschreckend dürres, struppiges, missfarbiges und übelgelauntes Gewächs oder eine absonderlich greisenhafte, krüppelhaft am Boden hinschleichende und gewissermaßen asthmatische Zwergpflanze entstehen sehen. Setzt man ihn aber in den fetten Boden und die warme, wassergetränkte Luft der Tropen, so wird er ein mysteriöses Wundergebilde von Formen, Farben und Dimensionen entwickeln, die man ihm nie zugetraut hätte. Es ist ein Vorrang der romanischen Nationen vor den germanischen, dass sie ein überaus günstiges Klima für Genies bilden. Das geht so weit, dass man fast sagen könnte, sie bringen sogar Genies hervor, wenn sie gar keine haben. Bei ihnen ist der große Mann immer der gesteigerte Ausdruck des ganzen Volkes. Von Voltaire hat Goethe gesagt, er sei Frankreich. Und ebenso könnte man von Calderon sagen, er sei Spanien. Aber in den germanischen Ländern wirkt das Genie fast immer wie die unerklärliche Ausnahme, der lebende Protest, der glückliche Zufall. Goethe hätte von sich selbst nicht sagen können, er sei Deutschland. Und ebenso wenig wird jemand im Ernst behaupten wollen, dass etwa Shakespeare der Typus des Engländers, Strindberg der Typus des Schweden, Ibsen der Typus des Norwegers, Schopenhauer der Typus des Preußen, Wagner der Typus des Sachsen sei. Aber von nahezu keinem der zahlreichen erlesenen Menschen, die während der italienischen Renaissance schufen, kann man leugnen, dass sie typische Vollblut-Italiener waren, die nur leuchtend gestaltet haben, was die Menge unartikuliert empfand. In diesen verhältnismäßig kleinen Zentren herrschte eine Reibung, Intimität und seelische Dichte, die für den Schaffenden von höchstem Wert sein musste. Jede dieser Stadtrepubliken war eine Welt für sich. Ein in ewiger Fluktuation, Erregung und Spannung lebender Mikrokosmos. Wie im Bienenstock durch die Zahl der enggedrängten, vibrierenden Individuen dauernd eine erhöhte Temperatur und belebende Eigenwärme erzeugt wird, so besaßen auch jene Gemeinwesen eine einzigartige Temperaturdarm. Und selbst die Laster und Leidenschaften, die sich hier entluden, wurden zu lebenssteigernden, kunstfördernden Stimulantien. Pauline, du hast vorher gesagt, dass es nicht deine erste Begegnung mit dem Text war. Es ist nicht meine erste Begegnung mit dem Friedel. Ich hatte einen Lebensgefährten, der sich für Friedel sehr interessiert hat. Ich selber habe mir oft die Anekdoten angehört, die der so in seiner Begeisterung erzählt hat. Und habe aber selber nie einen Friedel besessen, leider. Und das muss ich nur nachholen. Und habe ihn auch nie ganz gelesen, obwohl ich ihn selber dann an etliche Bekannte weiterempfohlen habe. Ich verstehe. Also du hast ihn sozusagen aus zweiter Hand gekannt. Genau. Auf der anderen Seite hast du dich sehr mit der Renaissance auseinandergesetzt. Ich habe mich einige Jahre ziemlich für Renaissance interessiert. Ja. Das hat auch seinen Ursprung in einem Buch, nämlich in einer eigentlich sehr populärwissenschaftlichen Biografie von Machiavelli. Und die hat dich inspiriert dazu? Die habe ich vor, das ist Jahre her, ja, wenn nicht zu sagen Jahrzehnte, habe ich im modernen Antiquariat nebenbei mitgenommen, weil es kaum was kostet hat, und habe das dann mit ziemlicher Begeisterung gelesen und habe mir gedacht, das hat man dann mehr oder weniger von einem Buch zum nächsten immer so weitergehandelt, anhand der Bibliografie, die da hinten war, ja, und bin eigentlich selber zu dem Schluss gekommen, dass das außer unserer so ungefähr die einzige moderne, einige Jahrhunderte zurückliegende Jetztzeit war, die ich mir so vorgestellt habe. Das Ganze kam mir eigentlich so von Gedanken her so unheimlich heutig vor. Ja. Wie weit deckt sich das Bild, das du dir da gemacht hast über die Renaissance, mit dem Bild, das Friedel uns gibt? Jetzt inwieweit es sich mit dem Friedel-Bild deckt, kann ich erst sagen, wenn ich das Ganze gelesen habe. Aber für mich hat es sich eigentlich sehr stark gedeckt in dem Unheimlichen im Vordergrund stehen des Menschen, seiner Bedürfnisse, ob die jetzt mehr oder weniger notwendig sind oder jetzt bis in den tiefsten Egoismus reinreichen und den sich über alles hinwegsetzen. Was man eigentlich jetzt als sozusagen viele Leute heutzutage als philosophische Berechtigung sehen. Ja? Was interessiert dich an diesem Zeitalter der Renaissance besonders? Ich interessiere mich an sich durchaus für Biografien, für Lebenswege. Und ich habe sehen müssen, dass mehr oder weniger sehr bunte, sehr vielseitige Lebenswege damals möglich waren. Dass von mir aus Leute, die irgendwann als Krieger oder zum Teil sogar mit eher undurchsichtigen Sachen angefangen haben, dann irgendwann Papst geworden sind. Ja. Dass andererseits Päpste wie der berühmte Giulio da, ja, sich nicht gescheut haben, mehr oder weniger sich auch ihrer Kanonen zu bedienen und eigene Heere hielten. Ja. Und dass zum Beispiel jemand, der da jetzt nicht vorkommt und der einer der berühmtesten Goldschmiede und der Hersteller der berühmten Saliera war, ja, in voller Rüstung mit dem Gewehr über der Schulter zum Papst sein Geld kassieren ging. Die Zerrissenheit Italiens. Dies führt uns zu dem oft vernommenen Lamento über die politische Zerrissenheit des damaligen Italien. In der Tat, wenn man das Bild lediglich vom Standpunkt des Nationalpolitikers betrachtet, so ist es nicht erfreulich. In Mailand herrschen die Sforza, in Florenz die Medici, in Mantua die Gonzaga, in Ferrara die Este, im Kirchenstaat die Päpste, in Neapel die Aragonier. Dazu kamen noch die beiden Seerepubliken Venedig und Genua und die zahlreichen kleineren Souveränitäten. All diese Staatswesen bekämpften sich nicht nur untereinander durch offene Fehde oder versteckte diplomatische Intrige, sondern waren auch im Innern durch soziale und politische Parteien gespalten. Aber es lässt sich in der Geschichte verhältnismäßig selten die Beobachtung machen, dass Kräftigung des Nationalgeistes und Steigerung der politischen Macht mit Höherentwicklung der Kultur Hand in Hand gehen. Weder die Griechen der perikleischen Zeit noch die Deutschen des ausgehenden 18. Jahrhunderts genossen das Glück eines nationalen Einheitsstaates, sondern befanden sich in ganz desolaten politischen Verhältnissen. Und doch waren beide damals die stärkste geistige Kraftquelle unseres Planeten. Hingegen, die Römer brachten es zu der Zeit, als sie die ganze Welt beherrschten, in Kunst und Wissenschaft nur zu einem dürftigen, epigonenhaften Dilettantismus. Die lateinische Renaissance, die Karl der Große auf der Höhe seiner Macht versuchte, verlief sehr kläglich. Frankreich hat unter Ludwig dem 14. nur eine fadenscheinige, aufgebauschte Goldbrokatkultur und unter Napoleon nur den leeren, lackierten Empire-Stil erzeugt. Deutschland hat weder nach 1813 noch nach 1870 eine bedeutende künstlerische Entwicklung genommen und besonders in dem Jahrzehnt nach seiner Einigung seine banausischste, geistloseste und kitschigste Kulturperiode erlebt, während das besiegte Frankreich auf dem Gebiet der Malerei und des Romans ganz Neues und Überwältigendes hervorbrachte. Intimität, wahrhaft menschlicher Verkehr ist nur unter einer kleinen Anzahl von Individuen möglich. Ebenso wie ein wahrhaft fruchtbarer und belebender Unterricht einer Klasse mit verhältnismäßig geringer Schüleranzahl zur Voraussetzung hat, darf auch ein Staatswesen, in dem ein persönliches Verhältnis zwischen den führenden Geistern und dem Volke und zwischen den einzelnen Gliedern des Volkes möglich sein soll, nicht allzu groß sein. Das Leben der italienischen Renaissance trug auch in seinen größten Verirrungen immer noch menschlichen Charakter, während das heutige unmenschlich, nämlich vollkommen unübersichtlich und noch dazu maschinell und seelenlos geworden ist. Das Gleiche gilt vom Mittelalter. Die Innigkeit, der tiefe Realismus des Mittelalters ließ es zu keinen großen Staatsgebilden kommen. Eine Burg, ein autonomes Städtchen, ein Dorfflecken sind Wirklichkeiten, ein Weltreich ist ein toter und leerer Begriff. Die Römer haben es zum Imperialismus gebracht, die Griechen nicht, weil sie talentierter waren. Aus demselben Grunde, warum in einem Freilufttheater ein Ibsen-Drama oder eine Mozart-Oper unaufführbar ist, wird wahre geistige Kultur immer nur in relativ kleinen Staatswesen Wurzel fassen können. Die reichsten geistigen Entwicklungen sind immer von Zwergstaaten ausgegangen, von Athen, Florenz, Weimar. Und Italien, das jetzt nicht mehr zerstückelt ist, hat es in den zwei Menschenaltern seiner Einheit auf keinem Gebiet zu etwas anderem gebracht, als zu matten und nichtssagenden Kopien der französischen Kultur. Gesteigerte geistige Kultur kann mit politischem Aufschwung, militärischer Expansion, nationaler Erhebung Hand in Hand gehen. Die Regel ist dies aber durchaus nicht. Die wahre Ursache jeder Höherentwicklung ist jedenfalls immer irgendein großer Gedanke, der die Massen so mächtig ergreift, dass er sie schöpferisch macht, das heißt, zu großen gemeinsamen Handlungen antreibt, denn eine andere Möglichkeit, schöpferisch zu werden, haben die Massen ja nicht. Dieser Gedanke kann politische Formen annehmen. Er kann sich aber auch bloß darin äußern, dass der Kollektivgeist eine exzeptionelle künstlerische Atmosphäre schafft. Man führt die Blüte der griechischen Kultur auf die Perserkriege zurück. Aber was waren dann die Perserkriege? Ein Gedanke. Der Gedanke, dass Hellas, diese winzige Halbinsel einer Halbinsel, nicht einfach aufgefressen und verdaut, behaglich assimiliert werden dürfe von jenem Koloss Vorderasien, der nichts als groß war. Dass der Geist notwendig stärker sein müsse als die Moles, die Qualität lebensberechtigter und lebensfähiger als die Quantität. Der griechische Bürger, der damals siegte, hatte mehr gedacht, mehr empfunden, mehr beobachtet, mehr, nämlich innerlicher und intensiver gelebt, als der Perser mit seinen Wagenburgen, Riesenflotten, Prachtzelten und Harems. Im Grunde siegten damals Homer und Heraklit. Aber dass sie siegten, war nur eine sehr sekundäre Folge der sehr viel wichtigeren Tatsache, dass sie da waren. Und 300 Jahre später wurde Griechenland besiegt und dies erwies sich als ebenso sekundär. Die Römer wurden doch geistig abhängig von den Griechen, weil eben Homer und Heraklit noch immer da waren. Die Rückkehr zur Antike. Worin bestand nun der Gedanke der Renaissance? Wir haben es bereits angedeutet. Der Mensch erkannte oder vielmehr, er glaubte zu erkennen, dass er ein gottähnliches, schöpferisches Wesen, ja, dass er selbst eine Art Gott sei. Es ist der uralte Prometheus-Gedanke, der sich hier mit neuer Kraft Bahn bricht. Und die Formel, unter der er sich äußerte, lautete Rückkehr zur Antike. Hierin liegt nun ein Problem. Denn man muss sich fragen, wie war es möglich, dass ein Volk gerade in dem Augenblick, wo ein neuer Lebensstrom durch seine Kultur ging, auf den Einfall kam, eine andere, längst versunkene Kultur nachzuahmen. Zunächst wäre zu sagen, dass solche Renaissancen, Wiederanknüpfungen an das Altertum, Rezeptionen des antiken Bildungsstoffes im Gange der europäischen Geschichte etwas ganz Gewöhnliches sind und fast der Ausdruck eines biologischen Gesetzes, in dem sie sich mit der Regelmäßigkeit einer Serie im Laufe der Jahrhunderte wiederholen. Schon der Alexandrinismus war im Grunde eine Renaissance, eine bewusste und gewollte Rückkehr zu den literarischen Traditionen der klassischen Zeit. Dass die gesamte römische Dichtung nichts war als eine Wiederholung griechischer Formen, ja genau genommen eine bloße Übersetzungsliteratur, ist allgemein bekannt. Auch das Mittelalter hat zwei Renaissancen erlebt, die karolingische und die ottonische. Und auch die italienische Renaissance war jetzt nicht die letzte. Wir werden im Verlauf unserer Darstellung noch öfters ähnlichen Bewegungen begegnen. Ferner hat man darauf hingewiesen, dass die italienische Renaissance nichts anderes war als eine Fortsetzung der Landesgeschichte. Dass die geistigen Zusammenhänge mit dem Altertum niemals gänzlich abgerissen, die Reste römischer Baukunst und Skulptur niemals gänzlich aus dem Stadtbild und der Landschaft verschwunden waren und der Volkscharakter, wenn auch durch Blutmischungen und neue Kultureinflüsse erheblich modifiziert, sich im Wesentlichen auf einer Verlängerungslinie entwickelt hat, die im alten Rom ihren Ursprung hat. Aber das Problem löst sich noch viel einfacher. Die italienische Renaissance war nämlich gar keine Renaissance, sondern etwas schlechthin Neues. Sie hat sich an die Antike nur in einem recht geringen Maße angelehnt und in einer ganz äußerlichen Weise, die nichts Entscheidendes bedeutete. Die Rückkehr zum Altertum war nichts als ein handliches, dekoratives und für jedermann verständliches Schlagwort, etwa wie die Rückkehr zur Natur, die das 18. Jahrhundert predigte. Und die Zeitgenossen Petrarchas sind ebenso wenig zur Antike zurückgekehrt wie die Zeitgenossen Rousseaus zur Natur. Petrarca. Petrarca war der erste große Propagandist der Antike. Er war unermüdlich im Aufstöbern, Sammeln, Abschreiben und Kollationieren alter Manuskripte. Ihm ist unter anderem die Wiederentdeckung einer ganzen Anzahl von Briefen und Reden Ciceros zu verdanken. Von der ganzen antiken Literatur lässt er aber im Grunde nur diesen einen gelten, den er für den Inbegriff aller Weisheit und Sprachkunst hält. Er besaß zwar auch ein griechisches Exemplar des Homer, von dem er jedoch kein Wort verstand. Im Übrigen war er nichts weniger als ein antiker Geist und epochemachend wurde er durch ganz andere Leistungen als durch seine Wiedererweckung Ciceros. Er hat die ersten großen Liebesgedichte in italienischer Sprache geschrieben, er hat die Form des Sonetts geschaffen, das seither die Lieblingsgattung der italienischen Schriftsteller und Leser geworden ist, und er ist vor allem der erste modern empfindende Mensch. Der Poet des Weltschmerzes, einer dem antiken Menschen völlig unbekannten und heterogenen Empfindung, der Schöpfer der sentimental bekannten Lebensbeichte im Rousseau-Stil und der Entdecker des Reizes der wildromantischen Natur. Er war der Erste, der Bergbesteigungen unternahm, was die Alten verabscheuten. Auch ist er dem Altertum gegenüber völlig christlich orientiert. O gütiger, heilbringender Jesus, ruft er, wahrer Gott aller Wissenschaften und alles Geistes, für dich, nicht für die Wissenschaften bin ich geboren. Weit göttlicher ist einer von jenen Kleinen, die an dich glauben, als Plato, Aristoteles, Varro, Cicero, die mit all ihrem Wissen dich nicht kennen. Und von der Heiligen Schrift sagt er, dass aus ihr vielleicht weniger Blumen, sicher aber mehr Früchte zu gewinnen seien, als aus den weltlichen Schriften. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sein begeisterter Ciceronianismus ihm nur dazu gedient hat, sich eine glatte, gefällige, eingängige Form anzueignen, die den Schein zu erwecken versteht, dass viel gesagt sei, während bloß viel gesagt ist. Auf dieser Basis hat er das Genre des Lehrbriefes ausgebildet, das etwa unserem heutigen Feuilleton entspricht. Schon manche seiner Zeitgenossen haben daher in seiner ganzen Vortragsweise etwas Komödiantisches erblicken wollen, und dieser Vorwurf ist ihm seither noch oft gemacht worden. Und in der Tat haben alle seine Schöpfungen, selbst seine berühmte erotische Lyrik, etwas Posenhaftes, Gestelltes, auf den Effekt hin drapiertes. Sie wirken nicht ganz echt und waren es auch zweifellos nicht. Denn Lebenslauf und Dichtung decken sich bei ihm durchaus nicht. Er schreibt glühende Verse an seine einzige Laura und unterhält daneben eine ganze Reihe anderer Liebschaften. Er schwärmt für Einfachheit, Weltflucht und Bukolik und ist fortwährend bemüht, Pfründen zu ergattern. Er gibt vor, den Ruhm zu verachten und betreibt dabei aufs Eifrigste seine Dichterkrönung. Aber mit alledem kreuzt sich seine leidenschaftliche Aufrichtigkeit und sein heroischer Drang nach Selbsterkenntnis. Er war eben schon eine ganz moderne, komplexe Natur. Die Scheinrenaissance. Eine vollkommen äußerliche Sache war das Studium der Alten bei Boccaccio, der als zweiter Wiedererwecker der Antike genannt wird. Er hat diese Richtung von seinem Lehrer Petrarca ganz mechanisch übernommen und überhaupt wohl nur deshalb vertreten, weil sie eben schon damals die große Mode war. Er versuchte Griechisch zu lernen, kam aber darin nicht weit und hat bloß eine Übersetzung Homers ins Lateinische angeregt, die sehr elend ausfiel. Die Nachwelt hat ihm denn auch volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem sie nur dem Verfasser der graziösen, schlüpfrigen Lebensbilder des Decamerone eine dauernde Erinnerung bewahrte. Auch die beiden bedeutendsten Humanisten des 15. Jahrhunderts, Enea Silvo, der spätere Papst Pius II. Und Poggio, waren der Weltanschauung des Altertums innerlich abgeneigt. Dieser nennt Alexander den Großen einen verruchten Räuber und die Römer die Geißel des Erdkreises. Nirgends in der alten Welt sei Treue, Frömmigkeit, Humanität zu finden gewesen. Griechisch wurde überhaupt nur in Florenz auf der von Cosimo Medici gestifteten Platonischen Akademie getrieben. Ihr bedeutendstes Mitglied war Marsilio Ficino, der ausgezeichnete Übersetzer Platos, aber auch Plotins, den er mindestens ebenso hoch stellte und in seiner eigenen Philosophie zum Vorbild nahm. Auch hier also wieder eine unantike Tendenz, da der Neuplatonismus bekanntlich die Auflösung des autochthonen griechischen Denkens und dessen Überleitung in mystische, dem Christentum verwandte Spekulationen bedeutet. Von einem exakten philologischen Betrieb ist überhaupt bei den Humanisten nirgends etwas zu bemerken. Die Texte werden nach Gutdünken überarbeitet, korrigiert, ergänzt, zeitgenössische Schriften mit der größten Unbefangenheit für Antike ausgegeben. Auch handelt es sich bei der antikisierenden Renaissance-Schriftstellerei in den meisten Fällen weniger um eine wirkliche innere Aneignung der alten Autoren als um eine grobe und schülerhafte Entlehnung eines stereotypen Phrasenschatzes. Erst Laurentius Waller hat eine wissenschaftliche Sprachforschung und Grammatik ins Leben zu rufen versucht, gegen die Vergötterung Ciceros polemisiert, den er unter Quintilian stellt und in seiner Schrift De Elegantis, die ungeheures Aufsehen machte, den Nachweis geführt, dass kein einziger Zeitgenosse ordentlich lateinisch schreiben könne. Im Übrigen hat er die Versuche, antike Lebensformen auf die Gegenwart zu übertragen, für lächerlich erklärt. Gegen die einseitigen Ciceronianer wandte sich auch Politian. Das Gesicht eines Stieres oder eines Löwen, schrieb er, erscheine ihm viel schöner als das eines Affen, und doch habe dieser viel mehr Ähnlichkeit mit einem Menschen. Auch Giovanni Pico della Mirandola, einer der größten Geister der Renaissance, warnte vor der parteiischen Glorifizierung des klassischen Altertums. Er lässt die Scholastiker des Mittelalters einmal sagen, wir werden ewig leben, nicht in den Schulen der Silbenstecher, wo über die Mutter der Andromache und die Söhne Niobe debattiert wird, sondern im Kreise der Weisen, wo man den tieferen Gründen der göttlichen und menschlichen Dinge nachforscht. Wer da näher tritt, wird merken, dass auch die Barbaren den Geist hatten, nicht auf der Zunge, aber im Busen. Und sein Neffe Francesco Pico sagt, wer wird sich scheuen, Augustinus dem Plato gegenüberzustellen, Thomas, Albert und Scotus dem Aristoteles? Wer möchte Eschines und Demosthenes den Vorzug vor Jesaias geben? Und gegen Ende des 15. Jahrhunderts erfolgte die gewaltige Reaktion unter Savonarola, der letzte heroische Versuch, den neuen Geist zu ersticken und zur Gotik zurückzufinden. Auf den Scheiterhaufen, die der große Bußprediger errichtete, brannten unter den anderen irdischen Eitelkeiten auch die Werke der Alten und der Humanisten. Diese ganze Bewegung war freilich nur ein Zwischenspiel, sie hat aber eine Zeit lang die weitesten Kreise ergriffen und die tiefsten Wirkungen geübt. Sie hat der Malerei, der Dichtung, der Philosophie ihre Züge eingebrannt und eine Reihe der hervorragendsten Künstler zu einer völligen Umkehrung ihres Weltbildes und ihrer Darstellungsweise getrieben. Aus mondänen Meistern, einer heiteren Salonkunst und hymnischen Schilderern des rauschenden Lebensgenusses werden melancholische Grübler und weltverachtende Asketen, aus zarten Lyrikern hieratischer Pathetiker. Einige von ihnen haben seit Savonarolas Donnerreden überhaupt keinen Pinsel mehr angerührt. Und zu Anfang des 16. Jahrhunderts erfolgte dann der Sturz der Humanisten. Alle Welt wendet sich von ihnen ab, niemand vermag mehr, ihre Pedanterie und Wortkrämerei, ihre Eitelkeit und Reklamsucht, ihre Frivolität und Korruption, über ihre Oberflächlichkeit und Geistesleere zu ertragen. Aus alledem geht Folgendes hervor. Erstens, dass die italienische Renaissance eine nahezu rein lateinische war. Zweitens, dass sie sich die längste Zeit hindurch nur auf die Literatur erstreckt hat. Drittens, dass selbst diese literarische Rezeption eine vorwiegend theoretische, akademische war. Und viertens, dass aus dem Altertum nicht die typisch antiken Elemente übernommen wurden, sondern hauptsächlich jene, die bereits das Christentum vorbereiteten. Heidnisch war die Renaissance nur in einzelnen ihrer Vertreter und auch bei diesen nur in dem negativen Sinn, dass sie den christlichen Glaubensvorstellungen skeptisch und zum Teil sogar atheistisch gegenüberstanden. Die positiven Züge der Religion und Weltanschauung des altrömischen Heidentums traten jedoch nur in einigen kindischen Äußerlichkeiten hervor. Das Cinquecento. Eine umfassende, lebensgestaltende und lebensbeherrschende Macht ist der Klassizismus nur in den ersten Jahrzehnten des Cinquecento gewesen. Als ein kurzes Intermezzo zwischen Gotik und Barock. In der Baukunst und bei einzelnen Malern wie Mantegna oder Signorelli setzt er schon früher ein. Im 9. Jahrhundert wird er zur allgemeinen Leidenschaft und einer Art fixen Idee. Das große Losungswort heißt Kontur. Die Plastik ergreift Besitz von der Malerei. Zugleich siegt ein nüchterner, hochmütiger Vereinfachungswille im Anschluss an einige antike Skulpturen, die damals ans Licht kamen. Diese elenden Niedergangsexemplare einer herzlosen, leeren, prosaischen Epigonenkunst werden zu entscheidenden und noch dazu missverstandenen Vorbildern, unter deren despotischem Druck nun alles künstlich sterilisiert, geglättet, ausgetrocknet und entzählt wird. Die stolze Schmucklosigkeit, die in den Bauten des Quattrocento unvergleichliche Triumphe gefeiert hatte, aber naturgemäß immer nur ein Privileg besonders begnadeter Naturen bleiben kann, soll nun alle Lebensäußerungen beherrschen, erscheint aber in den Händen der kleinen Geister zur aufgeblasenen, hoffärtigen, selbstgefälligen Langeweile deformiert. Die Einfachheit wird zur Dürftigkeit, die Klarheit zur Seichtheit, die Reinheit zur Abgewaschenheit. Das römische Empire, eine Kunst, wie sie den Bedürfnissen der harten und mageren Geisteswelt der altrömischen Großschieber entsprach, soll nun plötzlich zur exklusiven Norm, zum höchsten Ideal erhoben werden. Im 16. Jahrhundert beginnt auch der übermächtige Einfluss Vitruvs, dessen Lehrbuch als absoluter Kanon für den Baumeister galt. Alberti dachte darüber noch anders. In seinem Trattato della Pittura sagt er, die Alten hatten es leichter, groß zu werden, da eine Schultradition sie zu jenen höchsten Künsten erzog, die uns jetzt so große Mühe kosten. Aber umso viel größer soll auch unser Name werden, da wir ohne Lehrer, ohne Vorbild Künste und Wissenschaften finden, von denen man früher nichts gehört noch gesehen hatte. Mit dem Cinquecento weicht das Wunder, das Geheimnis, die Chaotik, Unergründlichkeit und Widersinnigkeit des Lebens aus der Kunst. Nun konnten ja die Ruinen und Torsi selbst in der damaligen Zeit nur in recht beschränktem Maße einwirken, die antike Malerei gar nicht, am ehesten eben noch die alten Poeten, Rhetoren und Theoretiker. Und was hat man denn bei Licht besehen überhaupt übernommen? Ein paar Säulenformen und Dachprofile, Rundbogen- und Plafondkassetten, Medaillen und Girlanden, etliche Redefloskeln und Metaphern, lateinische Namen und heidnische Allegorien, lauter Dinge, die an der Peripherie liegen. Wenn man den Papst Pontifex Maximus, die Kardinäle Senatoren, die städtischen Obrigkeiten, Konsuln und Prätoren, die neuen Virgines Vestales nannte, Giovanni in Janus, Pietro in Petreius, Antonio in Aunius latinisierte, wenn ein Dichter die Albernheit hatte, zu singen O sommo Giove per noi crocifisso, O höchster Jupiter für uns gekreuzigt, und ein anderer das ewige Lämpchen des Muttergottesbildes unter die Büste Platos stellte, so wirkt das auf uns nur wie eine modische Marotte oder eine bizarre Maskerade. Aber die Sache lag eben nicht so, dass jene Menschen sich unter dem plötzlichen übermächtigen Einfluss antiker Vorbilder eine neue Kunst, Sprache, Weltanschauung schufen, sondern die wahre Erklärung des ganzen Vorgangs liegt darin, dass diese neue Art zu sehen schon latent da war und man nur nach jenen Paradigmen griff, weil man in ihnen ein ähnliches Weltgefühl verkörpert sah oder zu sehen glaubte. Die römischen Überreste waren schon immer, ja früher sogar viel reichlicher vorhanden gewesen. Vitruv war längst bekannt, aber erst jetzt fiel es den Italienern ein, sich nach diesen Mustern zu richten, weil sie selbst so waren. Rationalistisch, formenklar, diesseitig, skeptisch wurden sie antike Römer. Und was die Literatur anlangt, so ist es bezeichnend, dass aus der Fülle des Überlieferten gerade Cicero zu einer solchen Alleinherrschaft erhoben wurde. Seine wässrige, aber rauschende Dekorationskunst, die handliche Glanzstukatur seiner Eloquenz, die sich mühelos an jedem Gedankengebäude anbringen lässt, sein äußerlich imposante, die innere Dürftigkeit geschickt verbergender Allerwelts-Enzyklopädismus. Dies alles kam einem so starken Zeitbedürfnis entgegen, dass zum Beispiel einzelne Humanisten sich überhaupt weigerten, etwas anderes zu lesen als Cicero oder ein Wort zu gebrauchen, das bei ihm nicht vorkam. Lieber Klaus Nüchtern, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Meine erste Frage wäre, haben Sie als Germanist zu Friedel einen besonderen Bezug? Nein, denn muss ich gestehen, habe ich sowohl im Studium als auch danach bis vor kurzem ausgelassen gehabt. Ich habe erst vor nicht allzu langer Zeit in einer Veranstaltungsreihe, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Daniela Stregl betreibe, T43, wo wir über Neuerscheinungen diskutieren und auch immer einen Klassiker dabei haben, einen Friedel-Auswahlband besprochen. Das ist, ich beginne jetzt gerade mich ein bisschen diesen Figuren, ich habe nämlich zufällig gerade einen Polgaband einstecken, zu nähern, die, von denen man annehmen müsste, jeder Wiener hat sie quasi im Blut, was aber überhaupt nicht stimmt. Also ich bin permanent damit beschäftigt, meine eigenen peinlichen Bildungslücken zu schließen. Gerade irgendwie habe ich das anlassgemäß bei Josef Roth quasi erledigt, kann man nicht sagen, weil da gibt es ja, weiß Gott, genug zu lesen. Und habe da auch ein bisschen in die Feuilletons reingelesen und jetzt habe ich gedacht, jetzt sollte ich doch auch mal endlich irgendwie Polger lesen. Aber es ist ja dann auch ganz schön, dass man so im fortgeschrittenen Alter noch ein paar Dinge hat, die zu erledigen sind. Na gut, mit dem ist man ja sowieso nie, das, na, nie da zu Ende. Fertig. Das ist entsetzlich. Deswegen ist natürlich gerade diese Kulturgeschichte etwas, was, wie soll ich sagen, was nachgerade beschämend natürlich ist für unser Eins, wie da jemand so einfach aus, so dahin parliert über die Jahrhunderte und es ist ja auch etwas, was vermutlich dem dieses enzyklopädische, sozusagen allumfassende und alles mit allem in Vergleich und Bezug setzende genau das Gegenteil, was heute in der akademischen Welt passiert, nicht, wo sich die Leute dann in Teilprobleme immer tiefer hinein verbohren und dann Spezialisten sind für die Frühphase eines Malers oder so irgendwie. Ne? Ja, der universelle Ansatz ist schon sehr das Ding von Friedel. Was ich ja wieder interessant finde, weil er gleichzeitig ja doch ein Feuilletonist ist. Und ich fand ja auch diese Begrifflichkeit sehr interessant, dass er sagte, das Feuilleton kommt vom Lehrbrief, nicht? Weil das Feuilleton eigentlich für uns doch eigentlich der Inbegriff des Detailfreudigen ist, das, was sich den peripheren Phänomenen zuwendet, wo man sich in ganz unbedeutende Dinge versenkt und die feiert und eigentlich für mich immer ein bisschen der Gegensatz zum enzyklopädischen, grundsätzlichen war. Naja, die Detailverliebtheit hat er schon, allerdings in einer für damalige Zeiten vor allem sehr unüblichen Art und Weise. Es kommen in dem Text beispielsweise kaum Jahreszahlen vor. Mhm. Also wenn man sich irgendwie genauer verorten möchte, kann es durchaus passieren, dass man 5-6 Seiten blättern muss, bevor man die nächste Jahreszahl findet. Und dann muss man auch noch sehr aufpassen, weil es passieren kann, dass er einen Abstecher in eine gänzlich andere Zeit macht, weil er sich dort ein Beispiel holt. Ja, ich mutmaße ja auch, dass der wirklich dann am Schreibtisch gesessen ist und ohne sozusagen Nachschlagwerke zu bemühen, einfach mal vor sich hingeschrieben hat, weil er das so mehr oder weniger drauf hatte und wahrscheinlich dann auch über diese Jahreszahlen und über diese Art des Positivismus sich erhaben fühlte und er hat sich ja offensichtlich auch mehr über die Theorie oder beziehungsweise auch diese, es ist natürlich auch grandios anmaßend, nicht? Wie da sozusagen ganze Epochen abgeurteilt werden und sozusagen die haben ja eigentlich nichts hervorgebracht. Es ist ja auch diese ganze Genietheorie auch nicht besonders sympathisch, nicht? Also so ganze, das Bedeutende wird immer nur von Einzelnen vorangetragen und die. Was mir gut gefallen hat, ist sein ganz offenkundiger Hass auf Cicero. Den schiebt er, den zitiert er zwar immer und führt ihn bei anderen vor, aber der muss in ihm gesteckt haben und der ist mir sehr nachvollziehbar und ich finde das ja witzig, weil es ist ja oft so, dass man die eigenen Fehler dem anderen am schwersten verzeiht. Und vieles, was er über Cicero sagt, trifft ja auch ein bisschen auf ihn selbst zu. Ja? Also dieses Ornamentale, der Vorwurf, er kann sozusagen in seinem seichten Enzyklopädismus auf jedes Gebäude seine Girlanden hängen und er kann den Eindruck erwecken, es sei viel gesagt, es ist aber nur viel gesagt. Das trifft ihn ja schon auch ein bisschen selbst, nicht? Das ist ja auch zum Teil ein bisschen so ein Dahingeplauder, dem er heute doch recht skeptisch gegenübersteht. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Pauline Hassan-Suchi und Klaus Nüchtern.